Dennis, ja? Was machst du zwischen dem 24. Januar und dem 9. Februar? Bisher habe ich keine Pläne. Was schlägst du vor? Ja, pass auf. Ich habe folgende Idee. Wir gucken einfach, Ich bin ein Star, holt mich hier raus, und nach jeder Folge nehmen wir so einen kurzen Podcast auf und besprechen den Tag. Das hört sich nach einer vollkommen bekloppten Idee an. Ich bin dabei. Und weil es noch bekloppter gehen muss, könnt ihr am 22. Januar morgens schon unsere Einstimmungsfolge hören in diesem Feed. Gut. Musik ab. Hier ist der einzige Fachpodcast mit Heinrich Bernhard Nummer 1, der Nächste Nummer 161. Meine Güte. Im Jahr 2025 sind wir schon, Dennis. Krass. Hallo, Dennis. Hallo, Renke. Hier in, auf der Couch. Weißt du, was wir in dem ganzen Trubel jetzt im Dschungelcamp vergessen haben? Nee, sag mal, was denn? Über Themen zu sprechen, über was reden wir denn heute ja, überhaupt? Ja, das machen wir wie immer, gehen wir da unsere Liste ab, die wir uns vorher gemacht haben. Ah, sehr viel lang. Ganz, ja, aber da sind ganz viele Themen auch nicht aufgeschrieben, die habe ich nur in meinem Geist notiert. Ach so. Dennis, wir haben es im Dezember irgendwie nicht hinbekommen, eine Sendung zu machen. Das stimmt. Wir hatten zwar einen Termin, aber den habe ich vergessen. Also ja. Ich hab den eine Woche zu spät in meinem Kopf gehabt. Und da warst du schon in Hamburg. Ja. Auf dem 30C3. Ja, auf dem 38C3. Ganz genau den meinte ich. Richtig. Ja. Darüber kannst du auch gleich zum Beispiel ein bisschen erzählen, was da passiert ist. Unter anderem hast du mir erzählt, dass es wahrscheinlich um diese Daten herum auch eine Anregung gab hier für die Sendung. Ja. Ja. Das können wir heute nicht durchziehen. Ja. Ich habe nämlich schon Abendbrot gegessen. Richtig. Und weil ich unter wahnsinnig schlimmer Verfettung leide und mir kein Ozempic leisten kann, kann ich jetzt nicht nochmal eine zweite Rutsche essen, aber wir behalten das im Hinterkopf, ja, und werden das auf jeden Fall uns vornehmen für die kommende Ausgabe. Richtig. Es geht um Essen, das können wir sagen. Ja, lange keinen Essenstest mehr gehabt und jetzt ist uns einer angeraten worden, den wir also werden wir dann auch tun. Dennis, weißt du was, letzte Folge, was wir da gemacht haben, kannst du dich noch erinnern? Die Hackordnung der Berufskraftfahrer. Ganz genau, so ist das. Und weißt du, was danach im Internet viral ging? Nee. Der Busfahrer mit seinen Grüßen, Michel. Oh, das habe ich nicht mitbekommen. Mit dem Quetscher. Oh Gott, was? Mit dem, kennst du nicht? Nee. Der sitzt da und macht da so hart. Ja, der nimmt sich von hinten auf, fährt Bus und grüßt andere Busfahrer und hat aber so ganz bestimmte Handgesten. Ist er denn selber Busfahrer? Er ist selber Busfahrer, nicht, und zwar nicht nur Busfahrer, sondern er fährt auch Müllwagen. Er macht beides. Das, um Gottes In Willen. Personalunion. Wie ordnen wir den da ein? Und ich meine, der arbeitet für die Bremer Verkehrsbetriebe / Mülldinger. Ich meine, aus Bremen kommt der. Okay. Michel, auf TikTok ist das ganz groß geworden. Ja. Hast du nicht mitbekommen? Nee, habe ich nicht mitbekommen. Was hast du denn im Monat Dezember gemacht? Hast du keinen TikTok geschaut? Ich habe gearbeitet vor allem. Gearbeitet? Ja. Richtig schlimm. Ich dachte, du hast keine Arbeit mehr. Doch, ich hab mir leider was noch eingebrockt. Ach so. Naja. Und bald arbeitest du denn ja richtig. Ja. darüber werden wir dann sprechen, wenn dieses Arbeitsverhältnis beendet. Gibt's da ein NDA eigentlich? In deinem neuen Job? Ohne jetzt zu sagen, was es ist. Nein. Ah ja, okay. Gut. Da wird viel Honig draus zu saugen sein. Ja, Dennis. Was gibt's denn alles so zu tun? Dschungelcamp ist bald. Ja. Machen wir auch wieder. Haben Richtig. Wir gerade, vielleicht hat der ein oder andere es vernommen. Wir haben gerade einen kleinen Teaser aufgenommen. Wir nerven euch jetzt nicht hier mit den ganzen Menschen, die ins Camp gehen. Nur mit zweien vielleicht, oder sagen wir so. Wer ist aus deiner Sicht der beste Dschungelcamp-Teilnehmer Staffel 18? Jetzt so beim Rüberschauen, von wem erwartest du am meisten, von wem am wenigsten? Und dann gibt's auch einen Special Shoutout. An, den können wir jetzt schon mal sagen, an den Lebensmittelmogul, an den Sohn der Lebensmittel-Dynastie, die verlorenen Sohn der Lebensmitteldynastie Oelker, an Timo Oelker. Ja. Das ist der mit den Keksen an der Kasse. Der ist im Dschungelcamp. Also, ich habe keine Ahnung. Also, die Hälfte der Namen sagt mir wie immer nichts. Das ist ein Eigengewächs vom RTL. Also ich kann mir halt vorstellen, dass halt Edith Stehfes ein maximaler Autounfall wird. Oh ja. So. Also weil da müssen wir das Gesicht schnibbeln lassen fürs Camp. Ja, aber da müssen halt noch ein paar Chakren des Camps gerade gerückt werden. Oh ja. Und mal gucken, wen sie aus dem Camp alles schon in dem vorherigen Leben mal getroffen hat. Oh Gott, oh Gott. Vielleicht ja Jürgen Hingsen, den deutschen Zehnkämpfer. Ich finde ganz toll, aber das ist wahrscheinlich wie immer Lilly Becker, ja? Könnte wahrscheinlich sehr viel erzählen über Boris. Macht sie dann aber. Natürlich nicht. Weil. Sie ist professionelle, also sie ist eine, also ich weiß, also. Ist sie eine professionelle, das wolltest du sagen? Nein, aber sie ist ja sie hat ja Ahnung, wie das Mediengeschäft funktioniert und hat es ja auch bisher geschafft, wenig zu sagen, glaube ich. Ja. So. Entsprechend wird sie, also hat RTL natürlich sie mit dem Vorwand da reingekauft, wahrscheinlich auch zum höheren Preis, viel über Boris da zu sagen. Ja. Die wird aber nur ein paar Schnapper machen, ein paar Schnipsel und dann war es dann auch. Also es wird nichts Neues Bekanntes geben. Die wird halt wahrscheinlich berichten, dass es ein sorgevoller Vater ist und überhaupt und das ist aber halt nichts mehr. Ja, also ich würde sagen, sie wird in der Öffentlichkeit genauso schlecht über Boris reden, wie Barbara Becker das getan hat. Nämlich sehr wenig. Ja. Das wird hier genauso laufen. Deshalb freue ich mich fast am meisten auf Jörg Dahlmann, den ehemaligen Fußballkommentator. Der wird, glaube ich, den ganzen Abend schnabbeln, irgendwelche alten Fußballgeschichten von irgendwelchen Leuten. Der wird die ganze Zeit labern. Also du darfst nicht vergessen. Also der ist auch rausgeschmissen worden von Sky. Das muss man auch erstmal schaffen. Weil er, wie war das nochmal? Genau, hier, in der Wikipedia steht, die Entlassung bei Sky ist sogar ein einziger Teil. Geil. Beim DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und SC Paderborn am 22. Dezember 20 äußerte Dahlmann in Bezug auf Sophia Tomalla, die Partnerin des damaligen Torwarts Loris Karius. Jetzt in Berlin sitzt er, in Klammern Karius, nur auf der Bank, hat den Vorteil, dass er zu Hause kuscheln kann mit seiner Sophia Tomalla, aber für so eine Kuschelnacht mit Sophia würde ich mich auch auf die Bank setzen. Ja, ist halt, also das ist halt nicht mal gut, ist nicht mal lustig. Nee, ist nicht, es ist einfach, es ist halt bräsiger Humor, also bräsiger Unhumor. Ja. Dafür kann man halt, also dafür würde ich halt niemanden feuern. Genau, dafür ich würde ihn halt mal eine Woche lang die Toilette putzen lassen, zur Strafe. Dahlmann entschuldigte sich dann am Folgetag vor einem weiteren Pokalspiel. Wurde dann aber von einem weiteren Pokalspiel am Folgetag abgesetzt. Und dann im Januar ist dann bekannt geworden, dass man die Zusammenarbeit nach der Saison komplett beenden würde. Rund zwei Monate später erfolgte die sofortige Trennung, nachdem Dahlmann eine Torchance des Hannover 96-Verteidigers Sey Muroya mit den Worten kommentierte, es wäre sein erster Treffer für 96 gewesen, den letzten hat er im Land der Sushis geschossen. Okay, dafür hätte ich ihn auch gefeuert. So ist der halt drauf. Das heißt, wir können uns einstellen auf sehr viel, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ja. Man darf heute ja gar nichts mehr. Ja, klar. Und er wurde gecancelt, gedrängt ins Dschungelcamp zu gehen. Ja, genau. Komplett gecancelt ist er ja auch geworden. So. Und er selber hat nichts damit zu tun. Richtig. Dahlmann zufolge habe Fußball in erster Linie die Aufgabe zu unterhalten. Dementsprechend gehörte Dahlmann auch zur Regie des RAN-Teams um Reinhold Beckmann und Johannes B. Kerner, die dem Sport mehr als Unterhaltungssendung begriffen. Oh Gott, diese Ära, die leiden wir immer noch. Und jetzt pass auf, nachdem Dahlmann gegenüber Bild am Sonntag geäußert hatte, dass er seinen Reporterstil seit 40 Jahren bewahrt habe und im letzten Jahr nicht umstellen könne, bescheinigte ihm Philipp Köster, Chefredakteur von Elf Freunde, heute noch zu kommentieren wie vor 40 Jahren. Und ich glaube, darauf kann man, das wird so ein bisschen, wahrscheinlich wird er wird sich fühlen wie Thomas Gottschalk. Ja. Im Dschungelcamp. Und ich glaube, das wird ganz, ganz toll. Das wird sehr viel Spaß machen. Weißt du, was er gemacht hat? Auch wenn wir jetzt viel zu viel darüber reden, aber ich will es erwähnen, wir werden es nochmal in der Sendung dann, in der Vorabsendung hören. Aber ich möchte, dass du es rätst mal. Was er quasi jetzt nach seiner, er hat dann irgendwie so ein Buch veröffentlicht, das natürlich immer gerade heraus hieß. Ja. Natürlich. So, und was macht er denn jetzt nach seiner Kommentatorenkarriere? News. Er legt als DJ Spaß auf. Auf Privatpartys von Julian Reichelt? Also, steht da nicht, also, weiß man nicht. Spezialisiert auf Oldies von nämlich 80er, 90er und mal 70er, auch gute Songs aus dem Jahrtausend. Viele Sportvereine fragen mich zum Beispiel an, ob ich nicht bei ihrer Sportwoche oder Jüngeswoche auflegen würde. Na, Logo mache ich doch sehr gerne. So. Geil. So, und dann, um Gottes Willen, dann hat er auf seiner Webseite so eine Art Danksagung. Und weißt du, wen er mein erstes Danke sagt? Reinhold Beckmann. Sophia Thomann. Ich glaube, wir werden Spaß haben. Ja, ja, genau, das wird ganz toll. Und ich würde sagen, ich glaube, Jürgen Hingsen wird leider irgendwie, da denkt man sich, Mensch, das ist ein richtiger Sportler, ja, und der hat richtig was gerissen in den 80ern. Das wird aber, glaube ich, langweilig sein. So, damit haben wir das auch abgeschlossen. Ja. Dennis, du warst auf dem 30C3. Ja, 38C3. Genau. Und der war mal wieder in Hamburg. Richtig. Ja. Wie war es denn da so? Hast du dir dieses Jahr das Radisson noch leisten können, letztes Jahr meine ich? Nein, ich habe wieder auf das Radisson verzichtet, weil es macht halt kein, also ich habe einmal im Radisson gepennt während des Kongresses. Ja, aber hast du nicht davon erzählt, wie geil es ist, mit der Rolltreppe direkt ins CCH zu fahren? Ja, aber der Gag verfliegt halt dummerweise und für irgendwie 200 Euro die Nacht ist der halt zu teuer, der Gag. Okay, also das heißt, du warst im A und O. Nee, ich war im Premier Inn Millantor. Ja. 20 Minuten zu Fuß entfernt, das ist perfekte Wegstrecke. Das heißt, zum Abkühlen und Wachwerden ist das perfekt für morgens und abends zurück. Mhm. Ich habe natürlich 12 Monate im Voraus gebucht, deswegen habe ich einen Spitzenpreis bezahlt. Von? Darf man das hier sagen? Ist das legal? 380 Euro für 5 Nächte? Ja, das ist okay. Ja. Das ist unter 80. Ja. Das ist wirklich okay. Ja, genau. Mit Frühstück? Nee, ohne. Ah. Ja, aber es lohnt sich nicht, weil wenn ich da irgendwie vor 11 nicht wach werde, dann ist es verschwendet. Für 16,90 €. 16,90 Euro? Ja. Wahnsinn. Wann warst du das letzte Mal in einem Hotel? Gar nicht so lange her. Ich habe es vergessen. Günther Jauch zahlt halt Frühstück. Ja, schön wär's. Schön wär's. Der Teil wird abgezogen. Pass auf. Das war im Oktober. Ja. In der Bundesstadt Bonn. Oh, in der Bundesstadt Bonn. Ja, genau. Der Loser-Titel. Ja. Das, was übrig bleibt. Ja. Da war ich im Hotel. Da habe ich aber auch kein Frühstück genossen, weil ich sehr früh auch am Morgen wieder aufgebrochen bin. Mhm. Genau, deswegen war ich nicht im Radisson. Aber lustigerweise tatsächlich waren alle irgendwie im Radisson, weil es gibt auf den Kongressen seit Hamburg eine Lounge. So eine Art Musikclub, um das mal so zu formulieren, so grob zu formulieren. Das erste Mal auf dem 30C3 war das halt von einer Crew, die auch so Festivals macht, Bachstelzen gemacht. Mhm. Da stand ein fucking Wasserwerfer in der Halle. Das ist da, wo wir, da waren wir auch abends irgendwie noch kurz, ne, als ich da war. Ja. Genau, und da kommt auch das eigentlich normale Leute-Schild her. Ah ja, okay. Falls du dich erinnerst. Ja, ja. Und diese Lounge war legendär. Und es gab immer wieder Versuche, das wieder aufzuleben. Und es ist quasi so eine Institution, zumindest, dass es gibt. Leipzig war so ein bisschen war aber okay. Letztes Jahr war es in einem kleineren Saal. Es hat nicht so richtig funktioniert, weil da war zu viel Durchgangsverkehr. Das war halt so eine Halle dazwischen irgendwie. Mhm. Hat nicht so funktioniert. Die alte Halle, das fand ich ganz gut. Ich bin ja nicht so Clubfreund, aber das fand ich, war super. Das sah auch schön aus. Aber es war jetzt in der kleineren, also weil mittlerweile die Halle H, wo das stattfand im 30C3, ist mittlerweile zum Hackcenter geworden. Ah, okay. Weil der Kongress jetzt mit irgendwie 15.000, whatever, einfach riesig ist. Mhm. Aber es gibt immer noch diesen Wunsch eines Musikclubs oder einer Tanzveranstaltung. Und scheinbar hat das Radisson Blue, weil es da natürlich auch Ärztekongresse gibt, also die Nephrologen sind immer vor uns drin. Ah, okay. Im Dezember. Mhm. Haben die so eine Art Club unten im Keller in dem Hotel. Und der wurde jetzt dafür genutzt. Und stell dir mal die Atmosphäre eines 80er Jahre kokstverseuchten Version vom P1 vor. Holzvertäfelt? Nee, aber so, ja, so ähnlich, aber so roter Samt. Viel so Spiegelflächen. Es gab eine Raucherlounge. Ach, das ist so, du meinst wie in dem, jetzt muss ich nachgucken, wie das ist. Ob es online Fotos gibt von dem Partykeller vom Radisson Blue? Das Radieschen Blau, wie es mittlerweile heißt. Was? Radisson Blue. Radieschen Blau. Hat auch mal einen Arbeitskollegen, der ist immer einmal im Jahr für ein langes Wochenende mit seiner Frau ins Radisson, ja. Swinemünde. Ah. Ne? Aber Halbpension, ja. Natürlich. Den ganzen Tag sich was alles vollstopft. Oh, die Loungebar im Radisson Blue, so heißt die. Radisson, ja. Im Radisson Blue. Und ich schicke mal Fotos. Gucken wir mal, gibt es hier mehr Fotos? Nicht so richtig. Das ist nur die Bar. Hier scheinbar ist das der Lichtgestalt oder der Architekt hat das, wirbt hier damit. Da sind Bilder drin. Und es ist halt einfach, es sieht halt aus wie aus den 80ern. Und das ist ein bisschen, also es ist halt dieses, ist sehr, sehr anstrengend, ehrlich gesagt, insgesamt. Das ist, glaube ich, nur die Bar, die da jetzt gezeigt wird. Du kannst dir den Look and Feel hier vorstellen. Du weißt auf jeden Fall, dass auf den Couches wirklich der ein oder andere Arzt seine Praxishelferin flachgelegt hat. Oder umgekehrt. Je nachdem. Wir sind ja mittlerweile feministisch in diesem Land. Da. Ja, nicht alle, außer Jörg Dahlmann. Außer Jörg Dahlmann. Der hat der trotz noch. So. Und das war nicht gut. Also die Musik war irgendwie weird. Das war halt irgendwie abseits vom Schuss. Es gibt ja diesen direkten Zugang vom CCTH zum Radisson Blue. Der musste halt irgendwie an Tag 1 dann zugemacht werden. Weil in dem Kongress, muss ich es vorstellen, der wird dampfbenebelt. Du hast da wirklich so einen Fock ganze Zeit drin, mit Absicht. Der wird einfach, so ein Dunst ist da immer. Damit, weil die Atmosphäre schöner ist, das Licht ist schöner. Ach so. Aber es ist halt einfach ein Dunst. Ja. Das Problem ist, es ist ein Hotel gezogen und das Hotel musste deswegen evakuiert werden, weil die Feuerwehr kam. Ach du Scheiße. Ja, ja. Seitdem war der Zugang zu. Und man ist dann außen rum und es war alles nicht spaßig. Es gab da noch eine Hidden Party, über die rede ich jetzt einfach nicht. Das sieht aber nicht so groß aus, ne? Das ist nur der eine Barraum. Ach so, okay. Und da gibt es noch einen anderen, das ist alles so ein bisschen meh. Okay. Mhm. Genau. Sonst insgesamt ein wunderbarer Kongress, viel mit Leuten gequatscht, viel rumgelaufen. Wie immer gab es viel Arts and Crafts, viel buntes Licht, sehr schönes Zeug. Ich würde mal eine Flickr-Galerie verlinken von jemandem, die deutlich besser fotografieren kann als ich. Und es sieht sehr, sehr schön aus dort. Ich habe gehört, es waren sogar Gäste aus der Schweiz da. In der Tat. Ja. Weißt du, wen ich getroffen habe? Mo. Ja. Ja, weiß Grüße ich gehen raus. Ich habe euch doch grüßen lassen. Stimmt. Ich habe zurückgegrüßt über ihn. Ich habe ihm doch ein Video geschickt. Das habe ich nicht bekommen, das Video. Zu Weihnachten. Ach so, das weil okay. Wir Käsefondue gegessen haben. Ah. Natürlich muss man Mo dieses Video davon schicken, wie wir Käsefondue essen. Das ist übrigens hervorragend lecker war, muss ich sagen. Das ist, nehme ich ganz auf meine Kappe. Weißt du, was der Trick beim Käsefondue ist? Habe ich nämlich gelernt in der Käsefondue-Rezeptrecherche vor Weihnachten. Ja. Ruhig auch einen Schluck Apfelsaft mit rein. Was für ein Käse nimmt man? Also ich hasse warmen Käse, deswegen null Plan. Aber was für ein Käse nimmt man für ein Käsefondue? Das kommt ganz drauf an, wo du dich befindest in der Schweiz. Ja. Da herrschen auch so tatsächlich so Kleinkriege darüber. Okay. Aber was du eigentlich immer reinschmeißen kannst, ist so ein Gruyère. Ja. Und dazu haben wir jetzt noch einen Bergkäse reingetan. Ja. Viel wird auch Emmentaler reingeschmissen. Okay. So. Okay. Und dann kannst du so ein bisschen, eigentlich ist es scheißegal, eigentlich machst du da was rein, das muss schmelzen, dann packst du Weißwein dazu und dann ein bisschen Knoblauch und dann ist gut. Okay, dann hat man einen aber Apfelsaft, und dann, manche machen dann ja noch mit Kirschwasser oder ja. So. Und wie Apfelsaft kann ich nur empfehlen. Natürlich. Was man da hat. Ah, okay. Bist du Apfelsaft klar oder naturtrüb? Klar. Warum? Der Naturtrüb sieht immer so ein bisschen, also das sieht halt aus wie wenn nachdem ich gebadet habe. Klar ist mir zu süß. Ah, Und Naturtrüb ist immer sauer. Also immer, in der Regel. Ich bin aber auch nicht sehr großer Apfelsafttrinker. Nee, man darf auch nicht zu viel davon trinken, sonst muss man schnell aufs Klo. Ach, wirklich? Ja. Okay. Aber es kommt nicht vorne raus. Trink mal einen Liter Apfelsaft. Ziemlich zügig. Wirkt das abführen? Ja, klar. Good to know. Ich präferiere natürlich an einem Hotelfrühstück immer diesen Orangensaft aus dem Konzentrat. Der auch einen Tick zu sehr verdünnt wird im Hotel immer. Ja, und dann immer noch in diesen kleinen Gläsern. Oh Gott, ich hasse es so sehr. Das ist das allerletzte. Das ist diese kleinen Hotelgläser. Was sind da, 100 Milliliter drin? Ja. Absurd. Damit man ja nicht zu viel von dem kostbaren Saft trinkt. Also ich laufe, glaube ich, 4 oder 5 Mal pro Frühstück, um mir mehr Orangensaft zu holen. Also grundsätzlich nehme ich immer 2 Gläser sofort ja. davon mit. Und in der Regel trinke ich eins schon im Stehen. Genau. Und nehme dann noch eins mit. Ja. Einfach, weil ich es kann. Richtig. Und ganz gerne gehe ich dann auch mal rum und suche mir andere Gläser. Manchmal hat man ja beim Wasser größere Gläser stehen. Genau. Ja. Und dann nehme ich mir so ein Glas und fülle da illegalerweise Saft rein, um dann die strengen Blicke des aufsichtshabenden Personals auf mich zu ziehen. Richtig. Ich war tatsächlich letztens in Görlitz mit einer Freundin und da hatten wir auch ein sehr ganz okayes Hotelfrühstück tatsächlich. Ja. Und da wurde sehr viel Polnisch gesprochen. Aus Gründen. Ja gut, okay. Das kann ich nachvollziehen. Aber wollen wir das Beste, weil wir haben Abend vorher essen in einem schlesischen Restaurant. Ja. Meine Begleitung. Sie nahm Entenbrust von der Tageskarte. Ja. Und sie hat als erstes bestellt und dann der Kellner, offensichtlich mit der Köchin verheiratet, er Deutscher, sie Polin. Man hörte sie und wahrscheinlich ihre Schwestern oder Freunde sehr laut auf Polnisch brabbeln. Ja. Ente ist aus. Nein, das nicht. Also die Ente war da. Und er guckte mich dann an und sagte, sie doch wahrscheinlich auch. Und ich dann so, nee, die vegetarischen Pierogi bitte. Und man sah plötzlich, wie es in ihm zerbrach. Und er musste sich fassen und meinte so, wirklich? Und meinte, ja, hätte ich gerne. Und dann er so, ja, okay. Und es hat, mega. Das Beste war, da haben wir noch dann nochmal die Karte gewünscht für so quasi so einen Nachtisch oder so. Und dann kam, hat er sich wahrscheinlich wieder gefasst und meinte, wir haben auch rote Beete-Saft, falls Sie wollen. Was? Und ich hab kurz überlegt, ja gerne, nehme ich. Aber ich habe es dann nicht gemacht. Ich habe mich dann für einen Cocktail entschieden. Aber ja, fand ich sehr, sehr lustig auf jeden Fall. Bisschen ostdeutsche Mainz. Was gab's da beim Hotelfrühstück so Schönes? Das Übliche. Oh, aber es gab tatsächlich sehr, sehr guten Kuchen. Man kann aus, übrigens, ja, aus 4 Baconstreifen, jetzt für alle Sachsen. Ja. Und Sachsen-Anhaltiner meinetwegen auch, Thüringer, aber so grob. Man kann aus 4 Baconstreifen, von denen man 2 in der Mitte durchschneidet, ja, so halbiert, also quasi 2 ganze und 4 halbe, kann man halbiert prima. Halbiert man die im Längsten oder? Nee, quer. Quer. Kann man sich prima in der Pfanne auch ein Bacon-Hakenkreuz legen. Also, kleiner Tipp von mir für das nächste volksdeutsche Frühstück. Ah, die Annika Volksküche. Für die Menschen. Für die Menschen. Ich habe ja Hotelfrühstück, also ich war mal in Tschechien unterwegs und die Tschechen haben so Sandwiches im Automaten oder so. Ja. Und weißt du, welche Sorte die da haben? Das habe ich noch nie anderswo gesehen. Weißt du, mit welchem Belag? Kannst du mal raten. Ein Sandwich-Belag, der... Ja, ist vegetarisch auf jeden Fall, ist kein Fleisch dabei. Vegetarisch, okay. Ja. Vegetarisch, was kann man denn auf... Vielleicht so ein Walnuss-Birnen-Mousse? Muss ich sagen, es ist wirklich Bahnhof, Automat, Bahnhofskiosk. Die anderen Sorten sind irgendwie knuspriges Hähnchen, also kennst du vielleicht Schinkenhähnchen? Ja, okay. Schinken, ja, und Salami. Und was ist die vegetarische Option? Ist wahrscheinlich einfach nur Gurke. Nee, und zwar Käse, also gelber Käse, ja. Weichkäse, ja. Ei. Oh, das ist auch okay. Und ich habe das gegessen die ganze Zeit und habe mich in diese Kombination verliebt. Deswegen, wenn ich bei Hotelfrühstücks bin, cheate ich und baue mir das immer nach, weil da gibt es ja immer hartgekochte Eier. Stimmt. Und baue mir das halt nach, weil ich kaufe mir ja keine Eier, weil es also wüsste ich nicht. Und so, deswegen baue ich mir das immer nach. Es gibt immer Weichkäse und es gibt immer gelben Käse. Aber hast du schon mal Gurkensandwich gegessen? Nee. Das ist besser, als man denkt. Oh. Also wie ich einfach nur so Sandwich-Toast oder auch gerne ein schönes Kartoffelbrot oder so schön aufschneiden, dann ein bisschen Butter drauf, einfach nur Gurken, dünne, ganz dünne Gurkenscheiben, also nicht keine eingelegten, sondern so Salatgurke, ganz dünn schneiden, drauflegen, bisschen Salzen drauf, das ist einfach geil. Okay. Wahnsinnig unterschätzt. Ja. Zum Kongress zu wäre zurückzukommen, war super. Hat sich sehr gelohnt, war sehr schön. Was kostet mittlerweile die Karte? 120? Ach, das geht ja voll klar. Also weiß ich jetzt. Also ich müsste jetzt nachgucken, was ich bezahlt habe. Lass mich mal kurz gucken. Ich glaube, gucken wir mal, ob ich da noch draufklicken kann, auf die meine Order. Nee, 175. Ah, okay, ja gut. Ja. Das trifft schon eher. Ich hatte jetzt gesehen, wir hatten mal überlegt, ob wir nicht mal wieder auf ein Festival gehen sollten. Ja, das ist immer meine Beschreibung, wenn Leute fragen, was der Kongress ist. Ich will sagen, es ist ein Indoor-Festival. Es gibt Vorträge, es gibt Leute, die sich treffen, Leute, die saufen, es gibt Party. Es gibt sehr viel zu sehen und es ist ein Indoor-Festival, würde ich sagen. Das ist sehr gut. Aber dann habe ich, also Hurricane-Eintrittskarte ohne irgendwas, ne? Also unter 200 Euro kriegst du gar nichts mehr. Und dann musst du ja noch irgendwie, kommt ein Shitload an Gebühren hinzu, weil du... Ja, genau, dann musst du noch parken, dann irgendwie Zeltplatz, dann gibt es ja verschiedene... Grades an Zeltplätzen, dann sind manche teurer, dann gibt's noch irgendwie Green Camping und dann gibt es das schon mit vorgefertigten Zelten, mit Strom und so. Ist völlig abstrus. Völlig abstrus. Aber das heißt, Leute machen im Zweifel nur noch ein Festival. Das ist so wie mit Konzerten, wo das quasi so Superstars ist, einfach komplettes Budget einfach aufsaugen. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das so. Also das hat mich echt nachhaltig abgeschreckt, weil ich meine, guck mal, da war ich mit 18 oder so, dann packt man da ein Zelt hin und dann hat man einen Schlafsack und irgendwie so eine Isomatte und einen kleinen Hocker und irgendwie einen Kocher und dann sammelt man sich und den Zeltnachbarn irgendwas zusammen und verdingt sich da die Tage. Wenn wir jetzt hinfahren würden zu zweit, dann hat man natürlich auch schon irgendwie Lust, denn will man irgendwie vernünftig schlafen oder so. Ja, das kann man ist ja schon über 30. Das kann man sich dann auch gönnen. Ja. Das ist dann auch in Ordnung. Ich würde sagen, dafür wäre ich bereit, wenn das kostendeckend über 3 Tage 200 Euro, ich wäre bereit, 400 Euro, doppelter Preis, zahle ich. Ja. Dann bist du aber nur in so Scheißdingern. Ja. Das macht keinen Spaß. Okay. Und wenn ich dann berechne, 400 Euro ist schon viel, also zweit, dann sind das 800 Euro, dann musst du hinfahren, zurückfahren und was unterwegs ausgeben, bist du bei, für ein langes Wochenende bei 1200 Euro oder so, weil du hast ja auch keinen Bock, dann dich, also früher habe ich mich dann auch von Dosen Ravioli ernährt oder so. Das aber machst du mal, warum? Kein Bock mehr. Kein Bock mehr drauf. Und für 1-2 kannst du für 3 Wochen einen Ballaton. Ja, genau. Schön an Goldstrand laufen gehen. Oder aber, man kann auch für 1200 Euro, oder lass mal 1000 Euro sagen, kannst du auch ein langes Wochenende nach Prag fahren und dir da den Bauch vollstopfen den ganzen Tag. Wahrscheinlich kannst du sogar für 800 bequem. Ja, wahrscheinlich auch das. So. Hast natürlich keine Konzerte. Ja. Gut, aber also irgendwie ist es ein bisschen. Und was ich auch sehr unangenehm fand, als ich das nachgeschaut hatte, es gibt natürlich auch 1000 andere, Rock am Ring wird kein Deut besser sein, und keine Ahnung, gibt es noch Taubertal-Festival wahrscheinlich auch. Aber was mir aufgefallen ist, richtig schlimm betreiben die so psychologisches Upselling, indem sie dir zeigen, ach, wir haben noch das, wir haben noch das, wir haben noch das. Und das ist aber alles viel zu teuer. Dann nimmst du aber aus Scham eine Stufe mehr, als du eigentlich haben wolltest, damit du nicht die letzte Scheiße kaufst. Ja. Ganz schrecklich. Finde ich wirklich ganz eine beschämende Entwicklung. Da müssen die Leute, jungen Leute sich mal gegen aufbäumen. Nein, stattdessen Hakenkreuz-Bacon in Görlitz. Ja, ich überlege, ob ich dieses Jahr, muss ich mal gucken, auf das holländische Hackercamp fahre. Das ist auch irgendwie 400 Euro. Ich dachte, Hacking ist illegal in the Netherlands. Nee, er ist erlaubt. Also wir werden ja natürlich nicht hacken. Wo ist denn da das eigentlich immer? Also es wechselt und ist, glaube ich, irgendwo bei Amsterdam. Also an der Nordsee? Keine Ahnung, wo genau. Auf irgendeinem Acker halt in der Nähe von Amsterdam. Ja, aber das ist ja immer so teuer. Ja. Ich war jetzt vor dem Tag tatsächlich in den Niederlanden. Alles nicht leisten. In den Niederlanden. Die haben Pfand mittlerweile. Ja, weiß ich. Und nicht nur Niederlande, auch Österreich hat das Pfand. Oh Gott. Hast du es nicht mitbekommen? Nee. Zum 1.1. gibt's auch. Zum 1. Jänner? Zum 1. Jänner gibt's auch in Österreich. In Österreich Einwegpfand. Weh. Jetzt tippst du mal bitte in deinen Browser ein: Österreich Einwegpfand. Es haben sich Leute im Dezember massenweise Einwegwasser gekauft und das zu Hause gestapelt. Die Leute sind völlig gaga. In österreichischen TikTok-Kommentaren drehen alle durch. Das ist doch bescheuert, Mehrwegpfand, verstehe ich, das wird ja wieder benutzt. Aber die dumme Plastikflasche, was für ein Aufwand, das zurückzubringen. Oh, ist das schlimm, wirklich völliger Wahnsinn. Wirklich göttlich. Das ist wie in Deutschland, wann ist es hier eingeführt worden? 2004 oder so? 2004? Ja, aber wir waren ja irgendwie die Versuchskaninchen. Erinnerst du dich noch an die Insellösungen? Wenn du bei Plus, hattest du so eine Marke noch bekommen, die musstest du. Oh ja. Die Insellösungen. Oh, übrigens, wenn wir bei Plus sind gerade, den Insellösungen, hast du zu Ende geguckt, die Einsatz in Ostfriesland mit der Dorfpolizei unterwegs? Ja. So, letzte Folge. Ist wieder mit Albers, ne? Schließt er wieder ab mit Albers und Hanriem, der fährt durch Westerholt. Ja. Und da kann dir vielleicht aufgefallen sein, da ist ganz zu Beginn, er fährt auf dem Weg zu diesem Fehlalarm in der Sparkasse. Ja. In Westerholt. Genau. Und auf dem Weg dran vorbei fährt er an einem Plus vorbei. Oh, das ist mir nicht aufgefallen. Bitte nochmal unter diesen Bedingungen neu schauen. Oh ja. Er fährt auf der rechten Seite. Da, wo früher Plus stand, den gibt's nicht mehr. Da ist jetzt so entwickelt worden, da ist ein Lidl, da ist ein Rossmann, ja. Ein Schumann, Kick. Ja. Das ist auf diesem Gelände, wo früher Plus war, alles. Anteilig. Und der alte, und man kann auch neben der Sparkasse den alten Aldi sehen, der ist ja. Nämlich gegenüber der Sparkasse in Westerholt. Ah. Da sieht man das alte Aldi-Symbol noch. Das ist der Aldi, auf dem Parkplatz Dr. Kassas zwei Leute erschossen hat. Wer ist denn Dr. Kassas? Der war Allgemeinmediziner in Westerholt. Und hat, Kassas hat Leute, ich weiß nicht, was zwei waren, der hatte wohl Schulden. Ja. So hieß es dann. Und dann hat er da auf dem Aldi-Parkplatz Leute erschossen. Und Gott, hat dann lebenslang bekommen am Landgericht Aurich oder so. Ich war da sogar als Kind mal in Behandlung, weil der eine Vertretung gemacht hat, kann ich mich erinnern. Hier, diese Narbe, die ich an der Hand habe. Sein Werk? Nein, die habe ich mir im Spielen, die habe ich mir selber zugefügt, weil ich da wurde bei uns der Schweinestall abgebrochen. Ja. Und ich habe einen Tennisball, ich habe so mit Tennisbällen irgendwie gekickt, rumgespielt, Fußball oder was auch immer. Und der ist in den Schutthaufen vom Schweinestall gefallen. Du hinterher. Und dann habe ich den gesucht. Ja. Und dann wollte ich da so reinklettern und bin ich abgerutscht und auf so eine Bruchkante von einem Stein und habe mir halt die Hand hier auf. Naja, und dann sind wir zu Dr. Kassas gefahren. Ja. Und der hat gesagt, ach mein Junge, das ist nicht so schlimm. Hat das sauber gemacht, hat gesagt, das wächst wieder so zusammen. Jetzt habe ich eine etwas größere Narbe. Andererseits, keine Ahnung, ja. Die auch. So schlimm ist auch nicht. Und ich war da mal, als ich Scharlach hatte. So. Ich glaube, der ist noch im Knast. Das müsste jetzt aber auch so 20 Jahre her sein. Ja. Vielleicht kommt er bald wieder raus. Hoffentlich hört er den Podcast hier nicht. Meine Güte. Achso, Dr. K. Darf man den Namen eigentlich sagen? Wahrscheinlich. Komm. So. Ist ja öffentlich. Ist öffentlich. Der Mann ist verurteilter Totschläger, Mörder, was weiß ich. Du bist der Jurist. Kenne ich das Urteil, habe ich alles nicht mehr. Können wir mal. Musst du nach Aktenstudium erst, kannst du sagen. So. Können wir einen Live-Referat. 2000 war das. Da war der schon längst im Knast. Krass. Hier. Oh. Sogar die Taz hat berichtet. Wahnsinn. Ja. Tagesspiegel auch. Amoklauf in Westerholt. Arzt tötet zwei Menschen. Siehst du? Aus verletzter Ehre. Sind wir jetzt ein True Crime Podcast geworden gerade? Ja, geil. Das hatte ich mir vorhin noch vorgenommen. Eigentlich müssten wir so eine True Crime Sektion haben. Auftakt Doppelmordprozess. Dem aus Syrien stammende Mediziner wird vorgeworfen, im Mai dieses Jahres 245 und 28 Jahre alte Landsleute mit Pistolenschüssen auf offener Straße. Nein, es war der Aldi-Parkplatz, erschossen zu haben. Der Aldi ist da aber gar nicht mehr. Ja. Der Aldi ist nach gegenüber ins ehemalige Lidl-Gebäude gezogen. Ja. Schräg gegenüber, nicht bei der Sparkasse, sondern ein zweiter. Oh, die Schokolade, wo du mir mal erzählt hattest. Genau. Und in dem alten Aldi ist jetzt die Leichenhalle. Es schließt sich. Ein Kreis schließt sich. Weil nebenan nämlich auch die Kirche und der Friedhof ist. Ja, nice. Hier, fand noch. Also, Niederlande, ich hatte Bitterballen noch abends, habe ich mir schön in der Mikrowelle, Airfryer gemacht, vegane Bitterballen. Ja, sehr schön. Und ich hatte Baumstämme, hast du schon mal gehört? Es war auch vegan. Sag mir nicht. Albert Heijn, wollen wir das Beste ist, ich habe jetzt eine Albert Heijn Bonuskarte. Ich bin jetzt groß drin. Dennis. Zeigst du mir jetzt deine Albert Heijn Bonuskarte? Sag mir doch was Neues, also ja. Wo sind wir hier? Ja, natürlich habe ich die Albert Heijn App. Ja. Und ich habe akzeptieren. Ja. So, pass auf. Die gibt's mir in Englisch, hat sie mir gesagt. Ich habe sie in Englisch eingestellt. Ah, das habe ich nicht hingekriegt. Ja. Aber hier, da. Willst du scannen? Ja. Meine Albert Heijn Bonuskarte, natürlich. Das ist leckere von Albert Heijn. Ja. Mein Albert Heijn. Ich habe in Hamburg während des Kongresses. Wie viel Bonus hast du gesammelt? Irgendwie 2 Euro tatsächlich, weil wir irgendwie dieses so ein, zwei Flaschen für einen Preis Bier mitgenommen haben. Ich hab, wir haben bei einem Einkauf in Wienschoten, habe ich über 9 Euro Bonus gesammelt. Und es gab, Achtung, 2 für 1, man hat den günstigeren umsonst bekommen, Chauder von Beemster. Ah, so. Der gute Markenkäse, 2 für 1, aber direkt schön 2 fette Brocken mitgenommen. Wie viel Rewe-Bonus hast du gerade? Dennis, ich war seit der Umstellung noch nicht bei Rewe einkaufen. Ich habe mit meinem ersten Einkauf 8,61 Euro bekommen. So, warte mal. Ich guck mal, oder war ich da doch schon einkaufen? Jedenfalls, bevor du... Stopp, ich war da doch schon, aber wo kann man denn sehen, was ich gekauft habe? Bei deiner Einkäufe oben. Dann kannst du die Quittung dir angeben lassen. Also ich habe für 40,88 Euro eingekauft und habe 8,61 Euro de facto zurückbekommen. Das ist ein Schnapper schon. Kann man machen. Hä? Wieso? Ich will nicht im Markt. Jetzt sagt er, ich soll mir meinen E-Bon aktivieren. Achso, hast du noch gar nicht deinen E-Bon aktiviert? Nein. Achso. Achso, also habe ich jetzt auch noch keine E-Bons gesammelt. Genau. Toll, das ist ja scheiße. Aber ich war bei Penny. Ja, da gibt es immer die Gutscheine. Die haben ein deutlich einfaches Bonussystem. Das stimmt. So. Das ist zielgruppenspezifisch, glaube ich. Dennis. im Edeka in der Rindermarkthalle, da waren wir auch schon mal. Du erinnerst dich, beim Millantor ist das? Ja, das kenne ich. Mhm. Weißt du, was die für Pfandautomaten haben? Jetzt dort? Oh, haben die diese großen Trommeln, wo man alles so reinkippt? Ja. Geil. Aber dann trau ich aber nicht. Ein einziger Siff. Trau ich nicht. Alles ist eklig. Du musst die Dose noch ein zweites Mal reinwerfen. Natürlich, ich traue den auch nicht. Das sind wie diese Münzzählautomaten. Ja, du wirst beschissen. Ja, natürlich wirst du beschissen. Du wirst dabei beschissen, wie viele auszählen und dann bei den Gebühren. Ja. Weißt du, was ich mitbekommen habe? Also, angeblich, wo wir gerade bei Lebensmitteln und bei Pfandautomaten sind, gibt es Lebensmittelhändler, die geben keine 25, sondern nur 20 Cent zurück vom Pfand. Was? Ja. Wäre ja fucking Grundlage. Weil die irgendwie sagen, ja, das musst du, weil wegen Mehrwertsteuer oder so. Das können wir nicht erstatten. Sind bescheuert? Habe ich jetzt schon mehrfach Leute sich beklagen hören, die dann zur Information gegangen sind und sich da das Restgeld haben auszahlen lassen. Das Ding ist, also das mit der Mehrwertsteuer ist ein sehr wildes Konstrukt beim Pfand. Weil da wird, glaube ich, Mehrwertsteuer fällig drauf und das wird wieder verrechnet. Und das ist ein einziges Karussell an Geld, was irgendwie, wer irgendwie... Also wahrscheinlich, wenn du das erstattest, kannst du das teilweise zurückverlangen wahrscheinlich. Ja, also vor allem, wenn du bei der Metro einkaufst, wird's haarig mit dem Mehrwertsteuer auf dem Pfand. Da kannst du, also es ist einfach, also wirklich... Ich verstehe nicht, warum Pfand nicht einfach mehrwertsteuerfrei ist. Es würde alles erleichtern. Und Leute würden sich nicht massiv einscheißen deswegen. Ja, vor allem geht's ja auch wieder zurück in der Regel. Natürlich. Oder wovor hat der Fiskus Angst? Dass es weggeworfen wird. Ja. Und dann haben wir Müll und damit hat das seine Qualität als Pfandobjekt aufgegeben. Ja, und es ist umsatzsteuerpflichtig plötzlich. Genau, und das, also als Plastik wäre das ja umsatzsteuerpflichtig gewesen. Das ist ja eine Umgehung. Ja. Eine Umgehung, Dennis. Ja. Kann man jetzt einfach Plastik kaufen auf Pfand? So weiß ich nicht. Ah. Wie fandest du den Wahlkampfschlager von 7-5% der SPD? Bisschen schwach, ich hätte auf 0% gesagt. Ja, sicher auf 0% hätte ich gesagt. Ein bisschen, die EU-Richtlinie erlaubt es ja. Bisschen popelig. Ja, aber also die Richtlinie ist sehr interessant. Ich krieg's jetzt nicht mehr ganz zusammen, aber ich hab das auch mal kurz überflogen. Wie hieß die Mehrwertsteuer? Mehrwertsteuersystemrichtlinie, genau. Die erlaubt aber nur eine bestimmte Anzahl von Mehrwertsteuersätzen, die du festlegen darfst. Und ich weiß jetzt nicht, ob der Nullsteuersatz auch ein Steuersatz ist. Ah, aber den gibt es ja trotzdem. Den gibt es, genau. Also wir haben 3 de facto. Nee, es gibt sogar mehr. Es gibt auch so Mischkalkulationssätze. Warte mal, wie war das denn noch? Also du willst jetzt nicht Differenzbesteuerung Reiseleistung. Ich habe in meinem Projekt, damit hatte ich jetzt eine Tabelle bekommen von einer Steuerberaterin vom Kunden. Da war dann aufgefallen, also zum Beispiel Reiseleistungen nach dem Ausland werden 0 Euro besteuert, weil die Leistungsbedingung im Ausland erfolgt. Auch nach Büsum sind steuerfrei auf die Hochseeinsel. Ja. Büsum? Ja, das ist aber was anderes, weil das ja nicht Teil des... Erfolgt die Anreise teilweise in Deutschland, muss teilweise berechnet werden, die Mehrwertsteuer. Kriege Anfälle. Aber wirklich Augenzucken bekommen, als ich dieses Tablet gesehen habe. Reiseleistung, Differenzbesteuerung, es ist einfach ein absurder Schissel, den wir einfach uns einfach sparen könnten, wenn wir einfach generell das einführen würden. Oder Alternative. Ah, nee, ich glaube, nee, es gibt tatsächlich 3, du hast recht, es gibt Steuersätze nach Ost sind 19%, dann gibt es einen ermäßigten 7. Ja. Und dann gibt es noch Absatz 3, die Steuer ermäßigt auf 0% für folgende Umsätze. Das sind diese Solarmodule und sowas. Genau. Geht auf 0%. Um das einzuführen, diese 0%, das ist schon immer wieder in der Diskussion gewesen. Ja. Riesengroße Beharrungskräfte. Ja. Das könne man nicht machen. 0%iger Umsatzsteuersatz, das habe es noch nie gegeben. Richtig geil, habe ich in den letzten Artikel zu gelesen. Das war wohl tatsächlich das durchzuboxen gegen die Bürokratie seitens des Gesetzgebers. War nicht so leicht. Okay. Ja, also überhaupt, also Umsatzsteuergesetzgebung, ein sehr wildes Geschäft. Ich habe tatsächlich aber jetzt meine Umsatzsteuererklärung für 2024 schon abgegeben und ich habe dem Finanzamt 57 Cent geschuldet noch nach Abrechnung des Jahres. Oh Gott, oh Gott. Und ich habe auch direkt überwiesen. Hast du direkt überwiesen? Ja. Hast du selber ausgerechnet? Ja. Erklärt und auch schon im Voraus allen Gehorsam, bevor der Bescheid kam, überwiesen. Nee, nee, du weißt, wie es bei der Umsatzsteuer erfolgt. Du musst es nach Abgabe sofort bezahlen. Ach so, ah, okay. Das Ding ist, bei der Umsatzsteuer ist der Finanz, was sollen sie denn prüfen? Das basiert ja nur auf deinen eigenen Eingaben. Die können dich ja nur prüfen, wenn sie bei dir einreiten und deine Bücher gucken. Ja, genau. So, das machen sie aber halt in 99,99% der Fälle nicht. Ich gebe ja meine monatliche Erklärung ab. Ja. Und dann ziehen die es einfach ein oder überweisen mir die Differenz. Oft ist es tatsächlich, die ziehen was ein, weil es ist einfach, ich nehme mehr Steuer ein, als ich quasi bezahlt habe. Ja. Und das kann ich ja verrechnen als Unternehmer. Und in dem Fall, keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist, keine Ahnung, frag mich nicht. Zahlendreher wahrscheinlich. Ja, genau. Und jetzt ist es dann ordentlich und habe ich halt die 57 Cent dann überwiesen und dann ist das erledigt. Weil wenn ich das jetzt nicht innerhalb der 30 Tage machen würde, würden die, weißt du, was dann passiert? Dann habe ich ja eine Steuerschuld und die wird auf 50 Euro immer aufgerundet. Geil. Das wäre ein bisschen teuer gewesen. Deswegen habe ich instantan überwiesen, weil das so, ist mir egal. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, egal. 57 Cent sind besser als 50 Euro. Ja, das stimmt. So, weil die Steuerschulden werden auf volle 50 Euro aufgerundet. Das ist ja geil. Das ist ja wie ich, was ist denn das für ein, das ist ja eigentlich, also ich rechne das mal, 57, das sind also 49,43 Euro, ja, nach einem Monat, ja. So, das heißt, diese 49,43 Euro musst du, also eigentlich müsste man das theoretisch nochmal irgendwie mal 12 rechnen, und dann hast du das, was du eigentlich, mit, was ist denn das für ein Zinssatz? Das ist absurd. Ich weiß nicht, ob das bei der Umsatzsteuer auch ist, aber mir ist es tatsächlich einmal passiert. Ich habe noch eine Zeit lang manuell überwiesen, den Fehler mache ich nie wieder. Also ich immer nach Schrift mit dem Finanzamt, ja. Geht nichts falsch. Ja, vor allem, wenn was falsch geht, dann ist es dann dies verkackt. Genau. Und ich habe einfach, hier Solidaritätszuschlag bezahlen. Mhm. Ich hatte aber nur die Einkommensteuer bezahlt, ohne diesen Solidaritätszuschlag zu überweisen. Und dann, mir ist es dann quasi dann irgendwann aufgefallen, und habe beim Finanzamt angerufen, meinte, hier, ich habe den Soli vergessen zu überweisen. 7 Euro schießt mich tot. Mhm. Und meinte, ja, kein Problem. Ich muss dir aber leider mitteilen, dass wir da 50 Euro aufgerundet. Und dann habe ich gesagt, okay, überweise ich. Ja. Ja, guck mal, aber dafür, ja, ne, hast du jetzt, das sind 47 Euro zu viel. Ja. Das musst du dann durch 3 Euro rechnen. Ja. Dann sagen wir durch 2,50. Dann sind wir also bei knapp, ja, irgendwie sowas wie, was sind denn das dann? 2,50, 50, 20, 18 vielleicht. 17 bis 18 Packungen Tulip Bacon, aus dem sich dann wieder. Kaufst du den Magen? Oh, wollen wir noch über Bacon reden? Ja, erzähl mal. Also hast du da starke Meinung zu? Ja, also pass auf, wir können das mal einbetten in folgendes Segment. Es geht um gratis Testen. Nimmst du gerne an solchen Aktionen teil, Dennis? Ich habe, ist vielleicht einmal im Jahr, reiche ich so einen Kassenbon ein, weil es ein Produkt ist, das gerade zufällig meinem. Also ich kaufe nicht extra. Sondern wenn es so eine Aktion gibt für ein Produkt, was ich sowieso gekauft hätte, mache ich das. Okay. Nee, da bin ich anders. Ich gehe auch manchmal einfach mittags, in der Mittagspause war ich schon mal bei Lidl und habe so nicht Kinder-Cards, sondern das andere, was sie danach rausgebracht haben, was aber scheiße schmeckte. Kinder-Domino, irgendwie, weiß ich nicht. Das war dann mein Mittagessen. Ja. Ja, war es ja umsonst. Dann. War ja umsonst. Ach, über die Lidl Plus App oder was? Oder was, einfach eine Aktion? Nein, eine Aktion, gratis testen, Kinder, hab diese 10 Teile mir reingepfiffen, ja. Und währenddessen habe ich den Kassenbon hochgeladen und diesen Code eingegeben. Genau. Dann mache ich das auch gerne bei Waschmittel. Ja, das stimmt, da gibt es das auch öfters. Waschmittel habe ich jetzt gerade erst wieder gemacht. Persil Disc. Ja. Ja. 16 Persil Discs. Ja. Habe ich jetzt heute die E-Mail bekommen von Persil. Das ist auch ein sehr leckerer Snack. Wird erstattet. Ja. Und vorher, vor wenigen Monaten, war das noch Ariel, das Konkurrenzprodukt zu Persil Disc von Ariel. Ariel, habe ich vergessen. Ja. Gab's umsonst. Und bald habe ich gelesen, also auf so einer Schnäppchenseite ist Lenore dran. Man kann nämlich, das habe ich bei so Couponing-Leuten gelernt, man kann nämlich, es gibt Menschen, die haben seit Jahren kein Geld mehr effektiv für Waschmittel bezahlt. Ja. Weil du kannst ja, einmal pro Person oder manchmal auch pro Haushalt oder so, sowas machen und dann schicken die halt Freunde und Bekannte los, Mensch, kauf mir das doch, reicht das ein. Genau. Und das machen die dann alle auch noch und deshalb haben die schränkeweise voll mit Waschmittel stehen. Geil. Und ich sag dir ganz ehrlich, seit diesem Ariel-Ding, wovon wir dann zwei Packungen hatten, habe ich jetzt ein einziges Mal Waschpulver gekauft, das noch nicht auf ist und jetzt sind wir schon wieder gestackt mit Persil-Disc. Und das, obwohl hier Kleidung für 4 Menschen zu reinigen ist. Krass. Mhm. Es lohnt sich. Ja, extrem Couponing. Ja. Gibt es sehr viele gute YouTube-Videos dazu. Vor allem aus den USA natürlich, weil die es immer übertreiben müssen. So, wir kamen ja von Bacon. Ja. Wie kommen wir daher? Ganz umsonst. Ja, ich lief, das muss gewesen sein, ich schätze, im Oktober, November sowas, war ich im Kaufland in der Storkower Straße. Den kennst du auch. Ja. Ja. Der ist so mittelmäßig, finde ich. In der Tat, ist ein bisschen, aber schon, also das ist der bessere Kaufland in Friedrichshain. Wo ist der andere? Oh, der andere Kaufland ist ja in Lichtenberg tatsächlich. Ach so, den meinst du, da unter der neuen Bahnhofstraße. Nee, ach so, den. Ja. Nee, es gibt noch einen. Ja, es gibt in Lichtenberg 2 Kaufländer. Es gibt doch den einen noch, wenn du neue Bahnhofstraße unter der S-Bahn durchgehst, hinten, dann gibt es noch hinten so, beim Ostkreuz. Genau, da in dem Einkaufszentrum und dann die Straße noch weiter runterfährst, gibt es noch einen weiteren Kaufland. So. Okay. So. Die sind alle nicht gut, by the way. Ich war da noch nie. Ja, Ringsetter war ich schon natürlich öfter. Aber der war als Kaufland ist der auch so mittel, als Rewe war der gut. Als Real. Real, meine Entschuldigung. Ja, als Real war der gut, ja. Vor allem hatte der noch die alten Fliesen. Oh, ein Traum. Das ist ja, im hier Gesundbrunnen-Center ist ja der Real nur jetzt noch einstöckig. Ja. Zu einem Rewe geworden. Ja. Und unten ist TK Maxx drin. Sad. Das ist wirklich sad. Der Rewe ist aber sehr gut. Okay. Der Rewe ist sehr gut und hat auch dieses... Kaufmanns Rewe? Ah, das weiß ich gar nicht. Ich vermute mal. Weil die Rewe Markt GmbH, die ist mittelmäßig, was sie machen halt. Hat aber vorne drin ziemlich groß hier Deli am Markt, haben die ja getroffen. Ja, große Sitzecke dabei und so. Und haben auch öfter mal ein ganzes Hähnchen für einen 5er im Angebot. Oh. Haben wir schon zweimal mitgenommen für Essen. Ist gut, kann man nichts gegen sagen. So, Bacon. Ich war an dem Kaufland, lauf also, mach tätige Einkäufe und lauf an dem Regal vorbei und sehe Tulip Bacon. Ja. Und da steht drauf, gratis testen. Meine Güte. Eigentlich, aber na gut, ist ja umsonst. Ja. Habe ich gedacht, kaufe ich, nehme ich mit. Und dann haben wir den Bacon gemacht. Natürlich, weil es gab ja nur eine Packung, wurde erstattet, also gab es nur eine Packung. Und dann sind da immer 5 Scheiben drin. Oh, ihr seid aber zu 4. Oder 6 oder so. Und das geht nie auf. Ja. Völlig ärgerlich. Und natürlich reicht das dann auch nicht beim Frühstück, wenn man, also eine Scheibe ist auch ein bisschen wenig. Ja. Aber gab's dann, war lecker. Jetzt vor Weihnachten. Einkauf vor Weihnachten. Das ist eh immer enger. War geplant, geplant war hier unter anderem ersten, zweiten Weihnachtstag auszuschlafen, dann ganz in Ruhe hier mit den Kindern zu brunchen, so schön den Tisch zu decken, sich das hübsch zu machen, gemütlich, irgendwie Kaffee, Rührei, Mensch, Bacon wäre doch ganz nett. Haben wir so selten, haben wir mal Bacon und was übrig bleibt, weißt du was übrig bleibt, kommt an Silvester auf Raclette Grill. So, schön, richtig schön deutsch. Und da habe ich Bacon gekauft, aber nicht Tulip Bacon. Sondern ich habe einfach bei Lidl ins Regal gegriffen. Die Eigenmarke. Und die Eigenmarke gekauft. Ja. Und ich konnte mich noch dunkel erinnern, das habe ich mal gemacht und das war scheiße. Das war richtig scheiße. Gibt einen Unterschied zwischen den... Ich habe aber gedacht, komm, weißt du was, der ist jetzt hier, den Tulip haben sie eh nicht oder anderen Marken, gibt's hier nicht, willst du es auch nicht mehr woanders hin, nimm's einfach mit, komm. Hab das hinten in den Kühlschrank gestopft, vergessen. Und mache am ersten Weihnachtstag diesen Lidl Bacon und es war genau so wie beim letzten Mal. Es wurde wahnsinnig schnell schwarz, nicht braun, sondern schwarz und andere Teile waren quasi überhaupt nicht erhitzt. Völlig absurd. Okay. Und es kommt, und zwar war die Zubereitungsmethode, wir haben verschiedene dann ausprobiert. Wir haben gemacht Pfanne, Airfryer und Mikrowelle. Alles scheiße. Komplette Grütze. Was am ehesten noch funktioniert hätte, wäre wahrscheinlich Mikrowelle gewesen. Da hätte es aber nur ganz kurz reingeduft. Wirklich zum Kotzen. Ich kaufe jetzt nur noch Markenbacon. Ich habe mit dem Tulip war super. Der war super, klar. Wir nehmen Ast rein. Ast rein. Ach, das fällt aber aus derselben Fabrik. Nee, offenbar nicht. Also, die Scheiben waren dünner. Ja. Ansonsten konnte ich aber optisch keine großen Unterschiede feststellen. Was ist denn der preisliche Unterschied dann zwischen Eigenmarke und Marke? Da gucke ich jetzt mal direkt in meine Lidl-App. So, weil wenn die Eigenmarke irgendwie nur 20 Cent billiger ist, dann klar, dann nimmt man die Marke. Aber wenn es so ein Euro-Unterschied ist, dann wird es diskutabel. Das ist schon ziemlich happig. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, was Tulip Bacon kostet. Aber das kann ich ja auch bei der Kaufland nachschauen. Pass auf, das ist natürlich ein paar Monate her. Jetzt wird hier richtig recherchiert. Mein Einkauf, so. Nein, ich möchte nicht mit die, ich will einfach nur unten zu meinen Kassenbons. So, wann war ich da denn wohl einkaufen? Wann war das? Da, ich glaube, das war der Einkauf. Also hier in der Rewe-App, also wenn ich sie jetzt hier irgendwie online, Rewe online bestelle, 2,19 Euro Tulip Bacon, 125 Gramm. Das kommt hin. Aufstrich, hä? Da, Bacon. 1,45. Ah, ne? Ja, der Unterschied ist größer. Ja, also, ja. Aber lohnt nicht. Lohnt nicht. Also der, auch schön, der Packung sieht einfach schöner aus als der Eigenmarken. Was ich jetzt noch nicht probiert habe, ist Eigenmarke Bio. Ja. Das gibt es bei Rewe zum Beispiel. Okay. Aber ansonsten kann ich nichts dazu sagen. So, Dennis, was ist denn deine Erfahrung mit Bacon? Den gibt's doch auch bestimmt in vegan. Der schmeckt genauso. Ich zeig dir jetzt, wie der Aldi-Bacon aussieht, der vegane. Aldi-Bacon vegan. Lass mich kurz gucken, ob ich ein Foto sehe. Also es gibt, genau, da ist, sieht so aus. Ja, das stimmt, genau, das habe ich schon mal gesehen. So. Stand irgendwie vor dem, ich glaube vor dem. Ja, die Beschreibung ist, es sieht so ein bisschen aus wie Kaugummi oder Zahnpasta flach gedrückt. Weiß und pink-rosa. Kaugummi, genau, ja, so. Richtig. Geschmacklich gar nicht mal so schlecht, optisch Katastrophe. Also ich, das sieht komplett, so. Also es sieht, das sieht wirklich aus wie so ein, irgend so ein Fake. Genau, es gibt diesen Billy Green veganen Bacon, so sieht er aus auf der Packung. Der ist ganz ordentlich tatsächlich. Woraus ist der denn gemacht? Lass mich mal kurz gucken, was da drauf steht. Hier zur Zutatenliste, zur Produktbeschreibung. Nee, da gibt's hier nicht. Ich sehe die Zutatenliste. Weizenprotein auf jeden Fall. So, und davon gibt's auch Schinkenwürfel. Aha, guck an. Und der ist ganz ordentlich tatsächlich. Also wenn ich mal, also ich brauche selten Bacon. Manchmal mache ich mir den zu Rührtofu. Also ich mache gerne Bacon und lasse das einfach in der Pfanne aus. Ja. Pack das dann zur Seite und in dem Fett mache ich das Rührei. Nice. Hm. Kann ich verstehen. Hm. Rührei mit oder ohne Schnittlauch, Dennis? Mit Schnittlauch immer. Und ich war bisher in meinem Leben, gab es nur eine Situation. Also es gibt, ich verstehe nicht, Hotels machen ja Rührei. Und das ist ja okay. Warum man nicht sich die Mühe macht, da so ein Schälchen frischen Schnittlauch hinzustellen. Das würde es einfach um 1000-mal geiler machen. Ich habe es bisher nur in einem Hotel bisher erlebt. Und das war ein polnisches. Da gab es aber auch noch 7 Sorten Würstchen. Die wussten halt, wie man es macht. Ja, also was ich, also ich muss jetzt wieder rekurrieren auf eine TikTok-Serie, die dir nichts sagen wird. Ja. Das ist ein in New York lebender Herr, der, glaube ich, mal Investmentbanker war oder so, aber mittlerweile Influencer. Stammt aus Kanada ursprünglich und lebt in New York. Und der hat derzeit eine Serie, der hat auch mal die Zeit lang in L.A. gewohnt oder so, ist jetzt aber zurück nach, oder in Kanada und ist zurück nach New York und macht jetzt eine Serie, die heißt Diners, Diners and Diners und testet Diners. So. Ja, kann man machen. Genau, kann man machen und occasionally Luncheonettes. Ja. Weil das manchmal Luncheonette heißt, keine Ahnung. Und da muss ich sagen, so dieses so schönes amerikanisches Diner-Frühstück, das ist schon geil, nicht nur, weil du halt so ein bisschen diese Fleischwurst als Sausage-Patty und ein bisschen Bratkartoffeln, keine Ahnung, oder Hashbrowns dazu und ein schönes, er holt sich immer, die Eier heißen ja auch überall anders, ne? Sowas wie Deutschland, weiß ich gar nicht, wie man das bezeichnen würde, aber du kannst ja die auch richtig nach Gargraden bestellen. Ja. So ein Spiegelei, das dann umgedreht wird, aber nur ganz kurz, so ein Egg over easy nennt sich das dann, wenn das auch flüssig ist, und dann gibt's Egg over medium mit so ein bisschen, oder egal. Also ich will, ist schwer zu bestellen, genau, wenn, in Deutschland. Ja. Wenn ich mal in den USA möchte, möchte ich definitiv in ein Waffle House. Auch? So. Auch das keine Frage. Aber was immer zu diesem Frühstück gegessen wird, ja, ist Hot Sauce. Was ist Hot Sauce? Na, so scharfer, also Tabasco ist so eine völlig lame Variante davon. Okay. Dann gibt es noch ein paar andere. Ich habe immer von Tabasco, gibt es aber den Habanero Tabasco. Da ist auch ein bisschen Mangosaft drin. Der ist sehr scharf, aber auch fruchtig. Sehr geil. Und jetzt habe ich hier noch eine Hot Sauce von, müsste ich holen. Irgendwas Mule oder so, kein Plan. Und ich sag dir, Hot Sauce auf Rührei. Ja, einfach geil. Mal probieren. Okay. Einfach mal probieren, ist wirklich richtig gut. Mhm. Vor allem, scharfes Essen am Morgen, völlig underrated. Völlig underrated. Bringt einen richtig in Gang. Okay. Zusammen mit dem Kaffee, geil. Verstehe. Ja, vielleicht ist das nochmal, also mein Frühstücksgame. Also ich manchmal habe ich so Sonntage, wo ich Bock habe auch drauf, dann mache ich mir so einen kleinen Mantel, mache ich Rührtofu, Bacon, habe irgendwie noch Tag vorher, wenn ich schlau war, irgendwie Kartoffeln vorgekocht. Also es gibt geile Bratkartoffeln. Ja. Und dann halt Orangensaft dazu und Würstchen und es ist richtig alles geil. Und natürlich hier Bohnen. Heinz Baked Beans. Mm-hmm. So, Baked Beans. Geil. Einfach alles richtig geil. Und das ist das zum Reinsetzen. Da könnte tatsächlich Hot Sauce sehr, sehr gut passen. Ja, aber das stimmt, das passt überall dazu. Ja. Aber also gerade auch Bratkartoffeln und so, auch voll, aber dann auf Rührei zu machen, das ist sehr, also das schmeckt einfach ganz anders. Es ist der mitteleuropäische Gaumen nicht gewohnt. Aha. Zu Unrecht, möchte ich sagen. Okay. Dennis, du weißt ja, wir sind nicht nur, der Anycast ist nicht nur strategischer Partner der Spielvereinigung Unterhaching, ja, sondern habe ich eigentlich schon erzählt, dass ich kurz vor dem Volkswagen-Desaster eine Volkswagen-Aktie gekauft habe? Nein. Ganz anderes Thema. Ah. Weil ich dachte, weißt du, ich war wieder so hinterher, dachte, ja, die großen deutschen Unternehmen, da braucht man doch immer eine Aktie, so wie ich jetzt zum Beispiel auch Südzucker im Portfolio habe. Ja, aber dann hast du ja die Chance, auf eine Aktionärsversammlung einzuladen und dann halt nochmal Currywurst schnambulieren. Ich habe, Dennis, ich habe eine Aktie gekauft. Die war nicht billig. Ja, das kennt die hat voll dreistellig gekostet. Ja. Und die hat derzeit eine Performance von minus 36,7%. Ja, ich habe mir nur eine Stadion-Aktie gekauft. Und habe heute eine E-Mail bekommen, dass ich nochmal alles unterschreiben muss, weil sie einen Satz vergessen hatten im Prospekt. Einmal mit Profis. Okay, alles klar. Nee, das habe ich tatsächlich, da ist im Moment, das kann ich mir im Moment derzeit, das ist schwer. Für solche Ausgaben. Ja, 500 Euro einfach so weggeben ist tatsächlich. Ja, genau, weil ich meine, die Volkswagen-Aktie kann ich wieder verkaufen. Ja, genau. So, das ist dann. Eine Stadion-Aktie ist tatsächlich eher was für die Wand und das ist ein sehr teures Wandobjekt. Dann, also wir sind nicht nur strategischer Partner der Spielvereinigung Unterhaching. Ja. Ja, sondern wir sind auch große Freunde von, haben wir auch schon mehrfach betont hier, große, wie sagt man denn? Große Freunde, Brüder im Geiste, unsere Habibis von Halalcheck24. Und da würde ich mal gerne fragen, du kennst diesen Service, ne? Nee. Kennst du nicht? Nein. Da habe ich dir garantiert schon Videos von gezeigt. Ist das so ein Dude, der erzählt, dass im Stehenpinkeln nicht halal ist, weil es auf die Füße tropft? Das ist nicht, es gibt ja auch diesen einen, ich weiß gar nicht, ist das eigentlich ein Islamist? Ich weiß nicht, zumindest. Ja, es gibt auch einen auf TikTok und das war der mit dem Stehenpinkel ist nicht halal. Das ist der, zumindest wurde der von Spiegel TV mal als Islamist bezeichnet. Der hat immer so 5 Mikrofone. Ja. Den meine ich nicht, nein. Ach so. Das sind so 2 jüngere Dudes, die reden auch davon, so, ja, stellen so Fragen in den Kommentaren, ist dies und das halal? Ja. Und dann versuchen die das irgendwie zu erklären und einzuordnen, ob das stimmt, keine Ahnung, weiß der Geier. Ja. Sieht, glaube ich, da sehen auch sehr viele Strömungen sehr unterschiedlich. Aber die beantworten das nicht nur, sondern die haben auch einen Anfrageservice. Du kannst Anfragen stellen und die vermitteln dann sozusagen Geistliche, die dir so eine Art, Rechtsgutachten geben, beibringen können. Das kostet irgendwie 99 Euro oder so. Halalcheck 24. Aber da hätte ich mal eine Frage, wenn das jemand vielleicht einen Gutschein schenken könnte für Halalcheck 24 oder aber auch die Macher da. Oder jemand, wie ist es selber zufällig islamischer Rechtsgelehrter ist? Ja, auch dann gerne. Sehr gerne. Ja, wir spenden dann auch an den Verein der Wünsche, genau. Genau, aber mit den Vereinen muss man aufpassen, nicht, dass das Innenministerium da wieder muss ganz, aber an was Gutes. Wie ist es denn? Bacon ist ja ganz klar, das ist ja Schwein, das ist Haram, das kriege ich selber hin. Ja. Was ist denn aber mit sozusagen so Imitatsachen? Was zählt denn da? Ist, weil eigentlich, wenn man sich die Zutatenliste anguckt, sagt man ja so ein bisschen Weizenprotein, hier, ja. klatsch, scheißegal. Ist das Fragen? Aber andererseits ist, imitiert das ja ein Schwein. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass die eine oder andere Rechtsschule sagt, nee, das ist ja ein Imitat und deswegen nein, geht nicht. Und andere würden sagen, naja, es ist eine kreative Art, die Regeln zu biegen. Naja, und dann gibt's ja immer noch diesen alten Witz vom Rabbi, der zum Fleischer geht und auf die Theke zeigt und sagt, ich hätte gerne diesen Fisch. Und dann sagt der Fleischer, Herr Rabbiner, das ist Schweinekotelett. Ja. Ich möchte nicht wissen, wie der Fisch heißt. Ja, da sind wir wieder bei der katholischen Kirche. Das ist ja, es ist, da teilen sich ja alle abrahamischen Religionen was. Ja. Die katholische Kirche hat ja den Biber ausgerottet in Europa, weil sie zum Fisch erklärt haben. Und es gibt ja auch noch den ein oder anderen Abtei, wo per Schild darauf hingewiesen ist, dass das Baden von Schweinen im Brunnen nicht erlaubt sei, weil der ein oder andere meinte, naja, wenn ich das Vieh zum Fisch taufe, dann kann ich das auch am Freitag schnabulieren. Ah, ist das schön. Ja. Biber sind ja wieder da. Ein Buch habe ich dir auch gezeigt. Ja. Ne? Wir waren im Buch spazieren und es gibt ein Buch Biber. Die haben ganz schön genagt. Ja. Also Dennis, was hat deine Recherche ergeben? Also es gibt ein Thread auf gutefrage.net. Ja, sehr gut. Das ist schon mal eine gute Antwort. Genau. Die Frage ist veganer Schinken halal? Ja. Veganer Schinken hält zwar kein Fleisch, aber imitiert doch den Geschmack von Schweinefleisch. Deswegen ist es für mich unglaublich, muss die mir es essen dürfen. Und dann ist die erste Antwort, ich bin kein Muslim, aber ich würde klarer Fall von Halal sagen. Nur weil der Geschmack ähnlich ist. Hä? Weil der Geschmack, aber dann muss doch Haram sein. Nee, klarer Fall von Halal, nur weil der Geschmack ähnlich ist, so. Ist weder Schwein noch muss es geschlachtet werden. Ja. Zwei hilfreich. Allah hat nicht den Geschmack verboten, sondern das Schwein. Wenn es in dem veganen Schinken nichts vom Schwein drin ist, logischerweise, dann dürfte es in Ordnung gehen. Ich wüsste gerade nicht, weswegen es Haram sein sollte. So, genau, das ist, finde ich, nachvollziehbar. Ja. Weil das, was man da isst, ist ja kein, ja. Ist ja, also, ne, das ist ja hier, wie ist das noch? Ja. Ist ja, was ist noch verboten? Das mit den gespaltenen Hufen, dann genau. Nur, wenn es Wiederkäuer sind. Richtig. Ja. Müssen Sie mal nachgucken, aber die goldene Regel ist ja, also Rind ist ja okay. Und Hähnchen. Ja, aber Hähnchen ist ja was ganz anderes. Ja, genau. Aber jetzt diese mit den gespaltenen Hufen, da zum Ziegen zum Beispiel, wenn sie auch okay. Ja. Und Schafe. Ja. Weil das Wiederkäuer sind. Aber keine Schweine, weil die das keine Wiederkäuer sind. Ja. So, aber also das finde ich nachvollziehbar. Richtig. Aber da gibt es auch bestimmt Leute, die sagen, nee, es geht nicht. Weil das verarsche, das ist Umgehung. Das ist so wie das Finanzamt bei der Umsatzsteuer. Ich gucke gerade einfach, ob zufällig. Wer ist strenger? Ja. Wer ist strenger? Wer ist strenger? Streng konservative islamische Rechtsgelehrte? Ja. Oder das Finanzamt? Oder da würde ich auf keinen wetten. Das kann echt, wäre ich echt, frag, also. Aber, also, das Internet ist so ein bisschen, also, es gibt einen Artikel auf jeden Fall auf wegnews.de, also hier so eine vegetarische Webseite, und die sagt hier, from kosher to halal, while vegan bacon brings everyone to the table. Daher. Ja, da will ich jetzt aber ein bisschen streitbare Meinung hören, so geht das nicht. Also hier genau, ist vegan pork kosher und halal? Ja. Dass sich da Leute mit auseinander. So, und tatsächlich, es gibt Omnipork, was halal zertifiziert ist. Was lachst du denn hier so? Das sind ernsthafte Fragen. Oh Mann. So. Das ist ein schlechter Gag in einem drittklassigen Podcast, Dennis. Und das wird dann tatsächlich von echten Menschen diskutiert. Ja, weil es echte Menschen bewegt. Es gibt Leute, die diese religiösen Speisevorschriften aus ihren Gründen halt ernst nehmen, die natürlich aber ganz klar verstanden haben, dass Bacon geil ist. So. Ja, aber warum kaufen sie ein Ersatzprodukt, das garantiert nicht genau so schmeckt? Es schmeckt genauso, wenn du es so willst. So, ich erinnere mich wirklich, vor Corona, jetzt 5 oder 6 Jahre jetzt ernähre ich mich pflanzenbasiert, ich will das Wort vegan nicht benutzen, weil es... Bis auf jetzt gerade vorhin, als du hier Kekse gegessen hast, bis auf im Hotel... If it's free, it's vegan. Okay, aber im Hotel bezahlst du es doch. Nee, dann konntest du das Hotel nicht ohne Frühstück buchen. So, okay. Na, ich bin ja relativ undogmatisch in dem Punkt, und ich erinnere mich, eine meiner Bedingungen war tatsächlich, wenn ich einen guten veganen Käse finde, wechsle ich. Und diese veganen Käse, also zu dem Zeitpunkt gab es schon dieses Simply V, und erinnerst du dich? Und der war ekelhaft zu dem Zeitpunkt für mich. Mittlerweile esse ich wirklich den billigen Rewe-veganen Käse, ist mir egal, ja, einfach. Okay, pass mal auf, kannst du gerne machen, kannst du nächstes Mal mitbringen, können wir genau gemeinsam verkosten mit diesen anderen. Der ist nicht gut, das weiß ich. Aber mit diesen anderen Sachen. Ich kenne nichts anderes mehr. Es gibt, also veganer Käse, das ist wirklich, das ist wirklich das Allerletzte. Das ist auch eine Übergangstechnologie. Ich warte auf den Zeitpunkt, an dem einfach Milch aus dem Bioreaktor kommt, und das ist gerade kurz vor. So, und dann geht es in den normalen Käsereiprozess. Es gibt Millionen von Bioreaktoren in Deutschland auf Weiden und in Stallungen. Ja, aber es ist ein ineffizienter Prozess, dass das Ding erstmal mit, ja. Wieso ist das ein ineffizienter Prozess? Ja, du musst das mit massiv viel Futter füttern, die Viecher. Und dann kriegst du nur da einen Teil als Milch raus. Dann kannst du auch das in so einen Stahlcontainer mit ein paar Bakterien reinwerfen. Dann kriegst du, ist der Output deutlich höher. Oh, wo habe ich das noch gesehen? Das war geil. Das war eine von diesen Influencer-Riesen, wie nennen die das noch immer, wenn die sich treffen? Events, genau. Events. Die sie dann auf Twitch streamen, wo die so Fragen, so Schätzfragen auch teilweise gestellt bekommen haben und sollten dann stand da die versammelte Riege der deutschen Großstreamer und sollte beantworten, wie viel Milch gibt eine Kuh am Tag. Und die waren alle so verzweifelt und wussten gar nichts. Also das ging irgendwie von 150 Liter, was um den Faktor 4 über den Daumen. Ich wollte gerade sagen, so ein Hoch ist erhöht. 40 Liter oder so? Ja, also kann auch in die Richtung 50, aber das sind schon extreme Ausnahmewerte. Zu viel ist. Und dann auch Leute, die sagten, ah, so 100 Milliliter. Und da musst du überlegen, 100 Milliliter, das heißt, so ein Liter Milch stammt dann von, ist die Tagesproduktion von 10 Kühen. Dann kriegt man das aber nicht für 1,20 Euro. Nein. Ah, wunderbar. Nee, also, wie gesagt, ich warte auf den Zeitpunkt, weil Milch ist ein überschaubares Produkt von der Zusammensetzung. Also man kann relativ klar sagen, was da an Inhaltsstoffen dran ist, und das kann man ja produzieren. Ja. Und das kannst du dann den normalen Käsereiprozess wiedergeben. Das wird geil. Und es ist einfach billiger, einfach es als Kühe zu haben, tatsächlich. Es wird einfach, Kühe werden einfach wie Kohlekraftwerke einfach vom Markt, von der unsichtbaren Hand des Marktes weggewischt. Ja. Und das will die FDP ja nicht wahrhaben. Also die FDP wird wahrscheinlich sich an die nächste Kuh noch ketten, um die zu bewahren, weil Technologie offen. Stimmt. So. Geil. Ja, nee, jedenfalls, ich warte auf den Zeitpunkt, ich hoffe, dass es in den nächsten 2 bis 3 Jahren soweit ist, weil ich habe richtig Bock auf so einen richtig geilen Camembert. Ja, die veganen Weichkäse sind okayisch, aber ich möchte, dass es so richtig stinkt. Und der Markt wird nicht bedient. Es wird nur der Massengeschmack. Ich will einen abartigen Käse in vegan gerne haben. Aber das heißt, diese Bioreaktoren, wo befinden wir uns da forschungstechnisch? Wie weit ist das? Ist das schon marktreif? Genau. Woran jetzt gerade gearbeitet wird, ist die Skalierung von Labor auf Fabrikgröße. Okay. Und investiert haben schon die großen Milchkonzerne. Also 10 Jahre. Eher 3 Jahre. 3 Jahre? Das glaube ich nicht. Doch, die sind, geht's einfach nur noch darum, Lieferketten aufzubauen und Anlagen zu bauen. Das ist der Stand. Und was wird das preislich sein, wenn du sagst, es ist billiger, theoretisch billiger? Es ist theoretisch, es wird ein Nischenprodukt sein, es wird deutlich teurer sein. Denn es ist halt wie mit Hafermilch. Ja. Weißt du, was in Hafermilch das Schlimmste ist? Dass so abgezockt wird. Der Preis. Ja, genau. Der Preis. So eine scheiß, wie heißt diese Bastardfirma noch? Oatly. Genau. 2,40 €? Haben die gesoffen oder was? Man kann sich das super zu Hause machen im Mixer. Ja, klar. Und da machst du dann Wasser aus der Leitung, kostet fast gar nichts. Ja. Haferflocken ist zwar auch teuer geworden, kostet aber ein Pfund auch nur, weiß ich, 80 Cent derzeit. Und du brauchst ja nicht alles, sondern ein paar Esslöffel. Ja, klar. Aber das ist ein Prozess. Aber so die veganen Milchalternativen sind ja von Discountern ja quasi preisgequetscht worden, irgendwann mal. Mittlerweile. Ja, aber die schmecken scheiße. Ja. Was ist die beste Kuhmilch-Alternative, deiner Meinung nach? Wie heißt diese eine Marke, die auch ganz viele Joghurts hat? Alpro. Alpro, die No Milk. Nee, die ist scheiße, die schmeckt zu süß. Die 3,5 ist perfekte Kombination mit meinen Nougat-Taschen. Die ist, ja, weil die süß ist. Ja. Die ist zu süß. Ah. Die schmeckt wie, Trink mal laktosefreie Milch. Ach, die ist ähnlich. Ja, die schmeckt süß. Ah. Ja. Und ist mir nie aufgefallen, aber ich finde tatsächlich, die kommt mir an Milch am nächsten dran, wofür ich an Milch vorher immer benutzt habe. Und zwar, um meine Nougat-Taschen zu befeuchten. Und ich finde, die hat noch so eine leicht, wenn man so ganz genau hinschmeckt, so eine feine Kokosnote drin. Das empfinde ich als störend. Die ist aber auch gar nicht auf Kokosbasis. Ich weiß, es schmeckt nur danach. Ja, aber also Kokos, die Assoziation nicht. Ja, genau, aber die Kokosmilchsorten, das ist ekelhaft, da kannst du nicht trinken. Dann groß gehypt, Erbsenmilch. Ja. Scheiße. Okay. Schmeckt einfach zum Kotzen. Hab ich dann, also wie ich. Und du bist also weiterhin bei, im Zweifel, wenn, dann Oatly Barista oder was? Ja. Okay. Ja, klar. Oder halt ganz klassisch was auch geht, ist diese Standard Alpro Sojamilch. Okay. Die ist auch okay. Haben auch mittlerweile eine Barista-Dings. Soja gemischt ist das dann, glaube ich. Hast du mal... Also, Alpro macht viel Soja, stimmt, genau. Und das ist, glaube ich, dann gemixt oder so. Hast du mal von... Es gibt jetzt von Vegans quasi so Hafermilch in so Platten quasi. Also irgendwie so 10 Platten drin in der Packung. Und die mischst du halt einfach mit Wasser auf und dann hast du quasi Inhaltsstoffe und das ist einfach quasi der... Das brauche ich dann. Ich habe... Dennis, hier, da vorne steht ein Mixer. Okay. Das sind Haferflocken im Schrank. Und aber ist deine Hafermilch, die dir rauskommt, ist die akzeptabel? Können wir nächstes Mal auch machen. Okay. Machen wir nächstes Mal alles. Machst du, schreib das mal auf, Dennis. Was wolltest du kaufen? Dieses eine Produkt müssen wir uns besorgen. Ja, mal gucken, bis es da noch gibt. Dann, meinst du, es ist dann weg? Nein. Ist das Saisonware? Ja, Saisonware. Ach Quatsch, wie lange denn? Für den Veganary. Veganary. Ja gut, dann machen wir diese Woche eh noch, dieses Monat eh noch voll. Ja. Ich überlege, ob ich jetzt noch auf dem Heimweg da... Aber nicht hier zu Schönhauser Allee. Oh Dennis, den boykottiert man, den Laden. Das allerletzte. Ja, aber ich kann doch jetzt nicht zu ey, da ist... Zum die Eismaschine ist noch öfter kaputt als bei McDonald's. Das ist wirklich schlimm. Dann muss ich zur Landsberger Allee fahren. Das ist eine Deutschland GmbH Filiale. Ich wollte schon Episode sagen. Landsberger Allee? Wo ist denn da? Na, S-Bahnhof Landsberger Allee, ein bisschen rein, da ist an der Ecke einer, auch mit Drive-In und so ganzem Scheiß. Hä, bin ich blöd? Wo denn? Na du, da ist der S-Bahnhof ja. Und dann kommt als nächstes diese sehr große Kreuzung. Und an der Kreuzung schon. Okay. Kannst du auf der Karte nachgucken. So. Quasi, da kommen ja diese großen Hotels noch, diese, quasi eines eine Hotel. Also, aber Deutschland, Burger King Deutschland, sagst du? Ja, also, jetzt hast du den Namen verraten. Achso, scheiße. Nehmen aber Coupons dann. Die nehmen auch Coupons. Ja. Der Schönhauser hat mittlerweile auch mit Apps und ganzen Gedöns. Sie haben immer noch nur ein kleines eingeschränktes Warenangebot. Wo die Küche zu klein ist, whatever. Also, Schönhauser, es gibt zwei Hassläden. Ja. Von diesem Franchise. Ja. Das ist der und ein Bahnhof im Norden. Ja. Das ist der langsamste Burger. Haben wir schon geklärt. Den gibt's einfach nicht. So langsam sind die. Da habe ich 20 Minuten, um auf den Zug zu warten. Kommen die auch nicht und klar. Hab trotzdem am Ende zittern müssen, ob ich den Zug noch kriege. Und vor allem, wenn der Zug ankommt und so ein Schwall kommt, dann sind die auch überfordert. Ganz schlimm. Ja. Ja, völlig. Wir fangen jetzt nicht schon wieder drauf an. Die beiden, aber gerade auch Schönhauser Allee. Nee. Da habe ich. Nee. Also ich will nicht wenig drüber reden. Geh ich lieber zu Subway. Obwohl, muss man auch sagen, wir haben hier nichts gegen Subway. Wir sind Subway-friendly. Ja, stimmt. Können wir so Sticker machen? Ja, Subway. Subway-friendly Podcast. Ja. Wir haben hier nichts zu, bei uns gibt es keinen Hate. Ja. Machen wir den Deckel drauf? Jetzt schon? In einer Stunde. Ich habe gerade, Dennis, vielleicht sollten wir noch kurz. Du bist einfach seit 20 Minuten auf Toilette. Ja, gut, das ist ja, das macht ja nur den Leidensdruck höher. Höher, die Sendung besser. Ich habe jetzt, sonst hast du das immer übernommen. Diesmal bin ich in die Bresche gesprungen. Ich habe gerade 2 Euro an Axel Springer bezahlt. Ja, stimmt. Wir mussten wieder in das übliche, aus nostalgischen Gründen notwendige Bild Plus-Abo investieren. Das fühlt sich sehr schmutzig an. Ja, ist es auch immer noch. Aber es ist halt leider immer noch fürs Dschungelcamp die beste Informationsquelle, weil die betreiben, wie heißt es so schön mittlerweile, Embedded Journalism. Hä? Das ist einfach ein Reporter in Australien von denen. Sie ist dann direkt an der Quelle. Ach so, ah, okay. Und das heißt ja im Journalismus, wenn quasi von dem zu berichtenden Subjekt eingeladen wirst, auf zum Beispiel so Kriegsmissionen, quasi mitgenommen wirst auf so eine Fahrt oder so von einer Kriegspartei. So wie Paul Ronsheimer. Genau, dann ist es Embedded Journalism. So. Ich wollte noch, was wollte ich jetzt noch sagen? Eine Sache hatte ich noch, die mir einigermaßen wichtig war. Ist mir aber wieder leider entfallen. Naja. Holen wir noch alles. Dann ist das so. Gut, liebe Leute, ich möchte noch ganz kurz sagen, bald geht's auch weiter mit die Drombusch-Akten. Staffel Nummer 4, glaube ich. Ja. Ist derzeit in Produktion. Wir sind recht gut dabei. Geht wahrscheinlich bald los. Ich weiß, wir können noch nicht genau sagen, wann. Ich schätze so Februar oder so. Und dann gibt's wöchentlich eine Episode. Nice. In einem leicht veränderten Team in dieser Staffel 4. Vielleicht sollten wir den Anycast einfach auch mal einfach eine Woche lang fürs Jahr vorproduzieren. Eine Woche lang fürs Jahr? Was willst du für ein halbes Jahr vorproduzieren? Ich hatte das mal vor, wir haben es aber nie gemacht. Ja, dass wir das für den Sommer machen. Ja, vielleicht sollten wir es mal tun. Wir können ja eigentlich immer zwei Episoden an einem Tag aufnehmen. Das willst du immer tun, das halte ich nicht aus. Warum denn nicht? Wir könnten doch jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, weil Stunde spazieren gehen, ja, und dann sind wir wieder frisch. Okay. Aber das machen wir heute nicht, weil ich morgen um 5:30 aufstehen muss. Hast du das Wetter draußen gesehen? Das ist schlimm. Ja. Obwohl, der Wind hat aufgehört. Ja, okay. Immerhin, weil ich muss dann noch raus. Ja, gut. Weil wir sind ja wieder in JWD. Das so weit weg ist gar nicht. Du bist eine Haltestelle vom Ring entfernt. Ja, ja. Oh, vielleicht. Weißt du, was an dieser Haltestelle am Ring ist? Der Burger King. Ja, das stimmt. Das stimmt. Was ist eigentlich, wie viel? Erstens, kannst du alle Ringbahnstationen in der Folge, also in Folge auch sagen? Alle Ringbahnstationen? Ja, so, wir fahren jetzt mit der S41 ab Schönhauser Allee. Ab Schönhauser Allee. Ja. Dann kommt da Greifswalder? Nee. Oh, was kommt dazwischen? Schönhauser, was kommt vor der Greifswalder noch? Ist es noch die, oh, wie heißt denn die? Da fährt doch die M4 lang, oder? Nee, das ist erst die. Erst kommt Prenzlauer Allee. Prenzlauer, dann kommt Greifswalder, dann kommt Stokauer. Stokauer, ja. Dann kommt Frankfurter Tor, Ostkreuz. Treptower. Hä? Was mit Landsberger? Ah ja, Landsberger Allee noch dazwischen, ja. Wir haben gerade darüber gesprochen. Fuck, ey. Und dann Landsberger, Stokauer. Die Stokauer kommt nach der Landsberger erst. Definitiv. Jetzt bin ich durcheinander. Genau. Ja, aber ja, wahrscheinlich. Ja, genau. Ja. Dann Frankfurter Allee, Frankfurter Tor, sorry, Frankfurter Tor. Frankfurter Allee. Frankfurter Tor? Ja, das ist bei mir. Das ist eine U-Bahn-Station. Ja, ja. Frankfurter Allee, Ostkreuz. Ja. Treptower Park. Ja. Dann kommt. Ja, da fange ich auch an zu schwimmen. Das kennt ihr, im Süden käme ich hier aus. Was bla bla. Sonnenallee. Das kann sein. Dann kommt Neukölln. Dann Hermannstraße. Hermannstraße. Dann kommt. Südkreuz? Ja, gut. Komm, irgendwie Bundesplatz. Nee, Tempelhof kommt noch vorher. Ja, Tempelhof, Südkreuz, Bundesplatz, irgendwie Scheiß. Und dann wird es sehr schwammig am Ende. Und dann, ja, so. Interessiert keine Sache. Aber hier, bei der S26 ist jetzt seit dem Fahrplanwechsel wieder neu hier in Pankow? Ich bin lange nicht vom S-Bahnhof Pankow abgefahren. Weil ich bin vom Hauptbahnhof gekommen, bin mit dem Regio zum Gesundbrunnen und bin dann der S26 direkt zu Pankow durchgefahren. Ach, okay, geil. Nee, dann fährt, ja. Nee, weil das war ja die ganze Zeit Baustelle. Ja, okay. Auf der, also das ja. War hier alles gesperrt mit Ersatzverkehr und am S-Bahnhof Wollangstraße. Und die S2 fährt dann auch Pankow dann wieder was? Ja, muss ja. Ja, nice. Wenn das offen ist. Ja. Also das war ja abgehängt hier sozusagen. Und Wollangstraße haben die ja ganz viel umgebaut und da war sogar die Wollangstraße selber war komplett gesperrt für 2 Wochen oder so. Ah. Das war hier ein Verkehrschaos und jetzt ist es wieder nur einspurig mit so einer Baustellenampel über 250 Meter über dieser S-Bahn-Unterführung durch. Ach, weil die Bögen da abbrechen. Ja, da ist riesen Action auf jeden Fall. Dass, wenn da Berufsverkehr ist, es ist den Leuten aber egal, die fahren dann noch immer mit ein, obwohl schon rot ist bei der Baustellenampel. Und steht sich ja gegenseitig im Weg. Ja, und dann ist es aber so, kann das halt von hier aus in Richtung Osloer Straße, oder ist das Osloer Straße da schon auf der Ecke? Ja, jedenfalls halt Prinzenbums Richtung Wedding. Ist dahinter noch eine Fußgängerampel. Ja. Und die wird dann rot. Und das ist nicht so viel, es ist nicht das Stück von der Ampel an der Unterführung Wollangstraße bis zur nächsten Fußgängerampel, ist so kurz, dass wenn ganz viele reinfahren in diese Baustelle, die an der Ampel da vorne stecken bleiben. Ja. Und dann kriegen die auf der anderen Seite in Richtung Pankow, kriegen dann grün, können aber nicht reinfahren, weil das noch zugestopft ist. Das ist wirklich die komplette Katastrophe. Aber das scheint ja auch dann bald irgendwann wieder vorbei zu sein. Mir ist immer noch nicht eingefallen, was ich sagen wollte, aber es geht um die Ringbahnstationen. Und wir gucken das mal nach. Und ihr könnt auch gerne in den Kommentaren auf anycar.st in dem jeweiligen Dings oder aber bei Spotify kann man uns auch kommentieren jetzt. Da hast du uns ja illegal angemeldet. Ja, ich weiß. Es gibt keinen Gesellschaftsbeschluss. Ich weiß. Dem ich zugestimmt habe. Ja. Kann mich nicht dran erinnern. Da kann man auch kommentieren. Aber ich habe uns bei Spotify vor der GbR angemeldet. Nee, das stimmt ja gar nicht. Doch. Das war schon immer der GbR. Wir haben das nur nicht verstanden. So. Man kann aber auch bei YouTube kommentieren. Ihr könnt übrigens auf anycar.st/unterstützen könnt ihr uns, gibt es auch einen Girocode. Ja, und da könnt ihr in den Überweisungsbetreff reinschreiben. Und zwar, was denkt ihr? Und wir reden jetzt von Bahnhofsgebäuden. Ja. Ja. Oder Umkreis willkürlicher Größe. Ich sag mal um die Ecke. Ja. Das legen wir dann so fest. Was gibt's an den Ringbahnstationen mehr? McDonald's oder Burger King? Oh, also definitiv McDonald's, ich würde sagen. Ich würde auch McDonald's sagen. Weil es gibt McDonald's am Gesundbrunnen. Ja. An der Landsberger Allee ist ein McDonald's. Unten an der Führung. So ein richtig kleiner, widerlicher McDonald's mit dem kleinen Programm nur. Ostkreuz? Ostkreuz hat McDonald's. Südkreuz hat McDonald's? Ja. Da wird es ein bisschen dünner, da weiß ich, da kenne ich mich wieder nicht aus. Was ist denn da hinten noch? Aber tatsächlich, Burger King wäre tatsächlich... Westkreuz hat Ditch? Das Westkreuz ist für sich verloren insgesamt. Das ist auch ein sehr toter Ort insgesamt. Ja, ist halt so ein Umsteigebahn. Ja. Hast du gesehen, dass schon seit ein paar Jahren hat das Gesundbrunnen hat Nordkreuz als Unterzeile. Ja, finde ich sehr gut. Hätte Medon sich mal durchsetzen sollen. Wollte der Nordkreuz haben? Ja, der wollte Nordkreuz haben. Hm. So. Haben sich die Anwohnerinnen gegen gewehrt? Warum? Weil das ein etablierter Name sei, aber wir haben auch das... Hä, den Hauptbahnhof haben wir doch auch umbenannt. Ja, da steht übrigens auch klein leerter Bahnhof drunter. Ja, das stimmt. Mhm. Und wir haben auch die General-Pape-Straße umbenannt in Südkreuz halt. Und den Adolf-Hitler-Platz. Das stimmt. Aber hier, Heinrich Himmler, nee, wie heißt der andere? Der Reichspräsident, der Hitler zum Kanzler gemacht hat. Birnenbaum. Hindenburg. Hindenburg-Damm haben wir immer noch. Hindenburgstraße. Hindenburgdamm ist, glaube ich, das nach Sylt rüber. Ja, aber wir haben auch eine Hindenburgstraße auf jeden Fall. Es gibt auch die Hindenburgbrücke. Ja, es gibt auch eine Köln. Ja. Ja, gut. Ja. Und, nee, aber es gibt. Irgendwo muss man eine Grenze setzen. Wir wissen ja gerade, wer, wenn nicht der Annika, das kann Grenzen Künstler von, vom Werk, Werk trennen. Ja. Und das muss man lassen. Seine Musik war gut. Hindenburg? Was? Gut, es wird nichts mehr. Es wird nichts mehr. Wir finden raus, ihr kommentiert und nächstes Mal gehen wir knallhart durch. Wir haben was für Essen jetzt zu testen? Den McRib-Klon von Burger King? Jetzt hast du es ja verraten. Ja, du hast es auch egal. Die Leute können ja googeln. Okay, den McRib-Klon von Burger King in angeblich vegan. Ja. Wir haben noch zwei andere Sachen. Veganer Bacon? Veganer Bacon? Echt? Nein. Die weiß ich nicht. Aber nee. Hafermilch müssen wir machen. Ich mache Hafermilch, genau. Ja. Und... irgendwas hattest du noch. Das war's. Dann bring doch mit. Hatte ich nicht. Käse. Veganer Käse. Soll ich mal den Rewe Eigenmarke? Einen Standort, wo sind wir? Was ist der Standort? Nee, wie nennt man denn? Standortbestimmung veganer Käse. Ja. Das gibt es und alles das und viel mehr in der nächsten Folge in einer unbestimmten Anzahl von Tagen. Bis dann. Tschüss.